Wie mein kleiner Freund, der Tag, auf den wir alle gewartet haben, könnte kurz bevorstehen. Wenn es nur wahr würde, Lumière. Auch nur Mensch wieder sein. Mensch wieder sein. Ja, stellt euch vor, was das bedeutet. Wieder kochen am Erd, bin als Mann etwas wert, eine Mademoiselle in jedem Arm. Wieder Menschen zu sein, endlich Menschen zu sein, blinkend, blitzend und strahlend vor Charme. Kavalier werd ich sein, schick flanierend zu zweien. Und dann schlagen die Gatten Alarm. Und ich hätte mir vom Tisch. Und zu sweet bin ich, ich. Ich auf Bein, darf ich Mensch wieder sein. Wieder Menschen zu sein, endlich Menschen zu sein, sind dann Krimskrams und Dinge. Cherie, weiches Sand muss dann her, schmink die Lippen mir fein, werd nie dick wieder sein, und durch Türen gehen fällt dann ich schwer. Ich besieg dein Waffe von Tag an Winter, und ich flieh, könnt ich Mensch wieder sein. Wieder Menschen zu sein, endlich Menschen zu sein, so macht Leben für mich wieder Sinn. Ich spul ab mich zu Ruh. Seltsam, geben Sie's zu. So verspannt wie ich bin. Sitz zu Haus an der See, trink in Ruhe meinen Tee und die Frühpension ich dann beginn. Fern von Narren aus Wachs, bin entspannt ohne Flachs und zwar stracks. Ich will wieder sein. Stahl hier im Haus. Wacht auf, ihr Wesen macht rein. Packt mit an, Hand in Hand, dass der Tag wie geplant wird schon sein wird. Öffnet die Läden, denn Luft soll herein. Das bleibt hier und das dort kommt hinein. Schluss mit der Zeit und Tränen und Leid und lass sie vergehen. Ginevra hörte, dass Artus erschlagen worden war, zog sie sich in ein Kloster zurück und niemand konnte sie je wieder zum Lächeln bringen. Ende. Das war eine wunderschöne Geschichte. Ich wusste, dass sie dir gefallen würde. Ich möchte dich um etwas bitten. Was denn? Um eine zweite Chance. Würdest du heute Abend mit mir speisen? Speisen? Ich und du? Das wäre uns meine...